So, ihr wunderbaren, kostbaren Heilungsdiener. Schön, dass ihr da seid und auch alle, die zuhören über Intranet natürlich, sind auch mit dabei. Weil ich dachte, es ist gut, wenn wir mal wieder so ein paar Impulse einfach zum Teil natürlich auffrischen, zum Teil auch sind ja einige auch neu dazugekommen in Bezug auf den Heilungsdienst. Ich werde einfach jetzt mal damit beginnen, allgemein noch mal ein paar Dinge zum Heilungsdienst zu sagen, und zwar unabhängig von jetzt den Heilungsräumen. Zum Schluss sage ich dann noch was zu den Heilungsräumen, was die Besonderheit der Heilungsräume ist, was die meisten, die schon mal dabei waren, ja wissen, aber einfach noch mal generell zum Heilungsdienst. Ja? Weil die meiste Zeit seid ihr ja nicht hier in den Heilungsräumen im Heilungsdienst, sondern seid ihr generell im Heilungsdienst. Und viele Dinge sind natürlich für Heilungsräume und andere Heilungsdienste auch das Gleiche. Ja? Also das eine, Vorbereitung zum Heilungsdienst. Ja? Wenn du dich vorbereitest zum Heilungsdienst, wie bereitest du dich auf den Heilungsdienst vor? Ich glaube, erstens, ganz wichtig ist natürlich, das Wichtigste ist, dass du selber Zeit mit Gott verbringst. Vielleicht können wir da das Fenster zumachen, sonst ist das Flugzeug zu laut. Dass du selber Zeit mit Gott verbringst, dich bewusst ausrichtest auf Gott, dich ausstreckst auch nach dem übernatürlichen Wirken in deinem Leben. Das heißt wirklich durch Lobpreis, durch Anbetung, durch Zeit in der Herrlichkeit, wirklich das Übernatürliche in deinem Leben, ich sag mal, aufrührst. Ja? Weil Jesus in dir ist ja der Übernatürliche, aber der muss immer wieder aktiviert werden, der muss aufgerührt werden. Ja? Du kannst nicht die Worte der Erkenntnis von gestern, kannst du heute nicht mehr neu bringen, sondern musst wieder neu von Gott hören. Ja? Also gerade eben auch Worte der Erkenntnis kannst du dir durchaus auch schon in deiner Zeit mit Gott schenken lassen. Vielleicht zeigt er dir bestimmte Dinge, auch für den Heilungsdienst, die vielleicht wichtig sind, weist sie auf Dinge hin. Vielleicht gibt es bei irgendjemand, für den du dienst, nachher ein Hindernis und er sagt dir schon im Voraus, was Sache ist, oder er gibt dir einen Eindruck, wie du für eine bestimmte Sache beten sollst. Also streck dich aus, wirklich danach, dass Gott zu dir redet in deiner persönlichen Zeit, auch über den Heilungsdienst. Ja? Sag einfach, Herr, was möchtest du sagen zu den Leuten, denen ich heute diene? Ja? Ich meine, das Wichtigste, was er ihnen immer sagen möchte, ist, dass er sie liebt. Ja? Das ist natürlich immer das Wichtigste. Das heißt, eins der wichtigsten Dinge für dich in der Vorbereitung ist natürlich immer, dich bewusst mit der Liebe Gottes für die Menschen zu füllen, dir bewusst zu machen, so aus der Liebe des Vaters heraus diene ich jetzt den Menschen. Ja? Nicht aus menschlicher Kraft und nicht aus menschlicher Power, sondern aus der Liebe des Vaters. Das heißt, ich mache mir wirklich bewusst die Liebe des Vaters für die Menschen. Ich lasse mir seine Gefühle für sie geben. Ich lasse mir auch seine Barmherzigkeit geben, sein Erbarmen über den Nöten, die sie ja mitbringen. Ja? Es heißt ja im Galater 5,6 heißt es ja, der durch die Liebe wirksame Glaube. Das heißt, die Liebe für die Menschen macht deinen Glauben für die Wunder aktiv. Ja? Die Sache ist, die durch Glauben kannst du manches erreichen, aber ohne die Liebe bleibt es trotzdem im Kern, weißt du, wenn du es aus der Perspektive Gottes ansiehst, bleibt es trotzdem fruchtlos. Ja? Durch die Liebe wird dein Dienst erst fruchtbar. Ja? Das heißt, das Wichtigste ist, dass du dir Liebe schenken lässt für die Menschen. Ja? Und dann eben, wie ich gesagt habe, du streckst dich aus oder du rührst bewusst durch das Übernatürliche die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben aus. Du lädst die Engel ein, dass sie aktiv werden um dich herum. Du streckst dich aktiv nach geistlichen Gaben aus, ja, nach Gabe der Heilung, Gabe der Wunderwirkung. Das haben wir jetzt gerade aktiviert in der Schule, die Wunderwirkung am Donnerstag. Ja. Manchmal ist es auch, was ich auch manchmal mache, ist, dass ich mich bewusst versuche, darin zu sehen, bestimmte Dinge zu heilen. Ja? Weil Gott kann dir im Vorfeld schon Dinge zeigen, die kommen werden. Gott kann dir im Vorfeld schon eine Situation zeigen, wo er zum Beispiel sagt, okay, du wirst jemand haben, der als Beispiel der zwei neue Fußgewölbe braucht. Also dann sieh dich im Glauben wirklich diese neue Fußgewölbe formen. Ja? Sieh das schon im Vorfeld am besten. Ja? Ist nicht Voraussetzung dafür, dass es funktioniert, aber es hilft dir. Ja? Es hilft dir auf jeden Fall. Ja? Das heißt, einfach innerlich, du bereitest dich vor, sodass du dir gleichzeitig, wenn du deine Vorbereitung abgeschlossen hast, dass du dir wirklich bewusst machen kannst, ja, ich habe 100% das, was es braucht, um jeder Not zu begegnen. Ja? Das ist das Ergebnis. Die Herrlichkeit Gottes ist mit mir. Ich bin im Raum des Geistes aktiv. Ich bin im Übernatürlichen unterwegs. Und somit habe ich alles, was es braucht. Egal, was auch immer kommt, egal, welche Krankheit auch immer kommt, egal, welche Not mich oder mit welcher Not ich konfrontiert werde, ich habe auf jeden Fall, was es braucht. Ja, damit solltest du immer in den Heilungsdienst kommen. Nie mit irgendeinem Zweifel, oh, heute fühle ich mich jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob heute die Leute gesund werden. Dann musst du vorher nochmal für dich beten lassen, weil das bringt dann nichts. Ja, so mit mal versuchen, ob einer geheilt wird, das bringt im Heilungsdienst nichts. Sondern wichtig ist, der Versucher, das ist der Teufel. Ja. Also wir versuchen nicht, sondern wir heilen die Kranken. Das heißt, wenn du dann betest, und jetzt sind wir dann damit schon beim konkreten Gebet, das Entscheidende ist Gebet in Autorität und Entschiedenheit. Und zwar mit einer Entschiedenheit, die gar nichts anderes zulässt, als dass die Person geheilt wird im Geist. Du musst dem Teufel die Möglichkeit nehmen, irgendein Aber noch irgendwo reinzuschieben. Ja? Und das tust du durch dein Bewusstsein, durch deine Entschiedenheit, dass dir klar ist, wenn ich jetzt die Krankheit konfrontiere, dann ist die Krankheit, dann muss die Krankheit gehen. Wenn ich den Dämon austreibe, dann muss der gehen, nicht wegen mir, sondern wegen Jesus in mir. Ja. Das hängt auch nicht von deinem Gefühl ab oder davon, ob du jetzt gerade dich gut fühlst, körperlich, seelisch oder wie auch immer. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Davon schaust du völlig weg. Das ist uninteressant. Sondern du schaust auf das, was du im Geist bist. Ja. Du bist im Geist dieser mächtige Sohn Gottes in Jesus. Jesus ist in dir und somit kannst du mit voller Autorität und Entschiedenheit zum Ausdruck bringen, darum geht es letztendlich, und das ist eben eine Bewusstseinssache, du bringst zum Ausdruck, wenn ich bete für einen Kranken, dann geht es gar nicht anders, als dass die Krankheit sich beugt. Da gibt es nur einen Sieger, ja, in dieser Konfrontation. Und das bist du, Jesus in dir. Ja. Amen. Diese Entschiedenheit, auch nur als Hinweis, als Anmerkung, diese Entschiedenheit hängt nicht von der Lautstärke ab, mit der du betest. Ja? Nur, falls es jemand gedacht hat. Aber es hängt sehr wohl von der Art des Gebets ab. Das heißt, alle Bitt und Jammer und Gebete oder Versuche, irgendwie Gott zu überzeugen mit langen Litaneien des Gebets, die bringen nichts, beziehungsweise im Gegenteil, sie sind Gebete letztendlich eigentlich im Kern des Unglaubens. Das heißt, es kommt schon auf die Formulierung an. Ja, du musst weder Gott überzeugen, noch musst den Teufel überzeugen, dass er geht, sondern du bist entschieden und du sagst, so ist es. Amen. In aller Ruhe, da musst du nicht schreien oder so, aber in aller Ruhe und in aller Klarheit. Das heißt, da ist auch kein Platz für Geplapper. Leute, die viel plappern, haben meistens wenig zu sagen, sagt man so in der Welt. Ja? Also es gibt Leute, die plappern viel, aber haben eigentlich wenig Klares zu sagen. Das heißt, der Teufel sieht es ähnlich. Ja? Wenn du viel plapperst, dann sagt er sich, ja, lass mal reden. Ja? Aber wenn du klare Worte machst, mit klarer Entschiedenheit deine Worte wählst, ja, dir bewusst machst, ich bete nicht für die Kranken, sondern ich heile die Kranken. Ja, weil das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Jesus hat nicht für die Kranken gebetet, nie. Findest nie eine Stelle, wo Jesus für die Kranken gebetet hat, sondern er hat immer die Kranken geheilt. Er hat gesagt, sei geheilt. Er hat gesagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Wie auch immer, er hat immer die Heilung proklamiert. Jesus hat immer proklamiert. Er hat nicht gebetet, wenn es um Heilung ging. Er hat schon gebetet zum Vater, er hat Gemeinschaft mit dem Vater gehabt, er hat auch Bittgebete gebetet in seiner persönlichen Zeit, aber nicht, wenn es um die Heilung der Kranken geht, ja, sondern da geht es um die Durchsetzung des Himmels auf Erden. Ja. Und es ist wie wenn du eine Armee hast, die ins Feindesland einmarschiert, die bittet auch nicht darum, eingelassen zu werden, sondern die sagt, so, hier sind wir, bumm, ab mit euch. Ja. So. Und das ist es genau. Der Himmel invadiert die Erde durch dich. Das, was irdisch ist, nämlich die Krankheit, was von der Erde ist, was vom Teufel kommt, wird konfrontiert mit der Realität des Himmels. Ja? Und du bist derjenige, durch den es passiert. Und in dieser Haltung sollst du es tun. Das heißt, du solltest die Position eines Generals einnehmen, sozusagen, oder einer Generalin. Ja? Heutzutage gibt es auch Frauen in der Armee. Also, preist den Herrn. Halleluja. Gut. Also, Entschiedenheit im Gebet, im Glauben die Dinge geschehen sehen auch. Ja? Das hat mit dieser Entschiedenheit zu tun. Du siehst es geschehen. Während du sprichst, siehst du es geschehen, weil du sagst, jawohl, wenn ich bete, weil Jesus in mir lebt und weil er mir den Auftrag gegeben hat, wenn ich bete, dann geschieht es. Also siehst du es geschehen. Ja? Du lässt auch nicht zu, wenn es Dinge sind, die sofort sichtbar werden können, lässt gar nicht zu glauben oder irgendwie innerlich dich auf was einzulassen, naja, vielleicht wird es übermorgen sichtbar. Sondern du siehst es geschehen. Es kann schon manchmal sein, dass was übermorgen sichtbar wird, aber du siehst es jetzt geschehen. Ja, das ist wichtig. Ja. Weil nur dann setzt du es durch. Weil wenn du es innerlich auf die Zukunft verschiebst, die Heilung, dann sagt der Teufel, ja, Zukunft ist der Sankt-Nimmerleins-Tag. Deswegen, du musst entschieden sein, zu sagen, jetzt sehe ich es geschehen. Ja. Dabei lässt du dich vom Geist führen. das ist klar. Das heißt, wie ich es am Donnerstag auch euch ein bisschen erklärt habe, wenn es zum Beispiel darum geht, in diese Gabe der Wunderwirkung reinzugehen, du bist kreativ, aktiv, was du tust, auch mit den Kranken, um sie in ihre Heilung hineinzuführen. Ja. Also du bewegst irgendwas oder du nimmst was in die Hand oder du, also ein Körperteil jetzt, ne, Fuß oder Arm oder was auch immer, oder legst die Hand auf eine bestimmte Stelle, wo du den Eindruck hast, übrigens wichtig, bei den bestimmten Stellen ist natürlich immer auch vorher um Erlaubnis fragen möglichst. Ja. Also wenn Leute noch überhaupt nicht gewohnt sind, dass für sie gebetet wird unter Handauflegung, sollte man sie generell um Erlaubnis fragen, darf ich meine Hand da drauflegen, selbst wenn es nur die Schulter ist. Wenn es irgendwelche Bereiche sind, wo man sagt, naja gut, es könnte ja auch peinlich sein oder wie auch immer, im Bereich der Hüfte zum Beispiel oder so, dann sollte man definitiv um Erlaubnis fragen. Bei manchen Stellen solltest du definitiv, wenn du vom anderen Geschlecht bist, nicht zugreifen, sondern wenn du den Eindruck hast, dass es notwendig ist, da die Hand drauf zu legen, dann mache ich es immer so, dann sage ich zum Beispiel bei der Brust von einer Frau, dann sage ich zu der Frau, leg du deine Hand drauf und dann berühre ich einfach mit meiner Hand ihre Hand. Das ist der gleiche Kontakt. Ja. Ja, also das ist sehr wichtig, dass wir da sensibel sind, ja, im Umgang. Und na, klar, manche Bereiche sind natürlich ganz tabu, das ist klar. Aber generell einfach mach dir bewusst, du lässt oder generell lässt du dich vom Geist führen, auch in der Behandlung. Ja? Du bist ja wie ein Arzt in dem Moment. Ja? Das heißt, du behandelst die Person und dabei lässt du dich führen, kreativ führen, in der Wunderwirkung zum Beispiel. Oder auch einfach, du sagst einfach, okay, ich setze jetzt die Heilungssalbung frei. Eine häufige Sache, ich setze zuerst einfach mal die Heilungssalbung frei und dann, so wie mich der Geist führt, gehe ich dann in die Wunderwirkung rein. Das heißt, dann mache ich irgendwas. Ja. Nicht immer natürlich, manchmal kannst du nichts machen. Was willst du mit der Niere machen, wenn du die Niere heilen willst? Kannst du nichts machen, kannst du nicht reingreifen und jetzt irgendwie die Niere in die Hand nehmen oder so. Geht nicht, also da kannst du nichts anderes machen, als die Hand auflegen. Ja. Es sei denn, Gott gibt dir einen spezifischen Eindruck. Vielleicht sagt Gott dir, hey, die Frau mit dem Nierenproblem, einmal um den Block rumrennen und wiederkommen und du bist geheilt, dann machst du es auch. Das ist auch die Gabe der Wunderwirkung. Hat Jesus ja öfters gemacht. Ja? Geh zum Teich oder mach das und das und dann bist du geheilt. Ja, zeig dich dem Priester oder was auch immer. Ja, das haben wir jetzt nicht, aber... ja, also du lässt dich dabei kreativ leiten. Gegebenenfalls wartest du oder... Das ist so ein Aspekt auch, der auch sehr wichtig ist. Wenn du die Heilungssalbung reinlässt oder wenn du die Wunder wirkst, dann rechnest du ja damit, dass es passiert, weil du ja gewirkt hast. Und dann lässt du Gott wirken auch. Manchmal musst du Gott wirken lassen. Gib ihm einfach ein paar Sekunden oder manchmal auch eine halbe Minute oder Minute, es wirklich wirken zu lassen, ohne dass du deswegen aus diesem Raum des Glaubens rausgehst. Das ist total wichtig, wenn du einfach sagst, naja, es kommt nicht auf die Zeit an, die du wartest, ob die Heilung passiert. Also du sagst, okay, jetzt warte noch mal 2 Minuten, mal schauen, was passiert. Sondern es gibt so ein glaubensvolles Warten. Ja? So ein glaubensvolles Erwarten, dass es jetzt passiert. Ja? Ich weiß nicht, wie von euch können das nachvollziehen. So ein glaubensvolles Erwarten. Du lässt die Kraft rein und du erwartest, dass es jetzt passiert. Also lass Gott es machen. Am deutlichsten konntest du es sehen, ich weiß nicht, am Donnerstag habe ich es auch demonstriert, mit dem Arme auswachsen lassen, da kannst du es deutlich sehen bei diesen Arten von Übungen, in Anführungszeichen. Du wartest so lange, bis Gott die Sache einreguliert hat. Oder bei der Hüfte, wenn sie die Hüfte anfängt zu drehen, dann wartest du so lange, bis die Hüfte wieder still ist. Unterbrich nicht den Heilungsprozess Gottes, weil du denkst, oh, jetzt müssen wir weitermachen oder so. Sondern wenn tatsächlich Gott da wirkt, ich meine, wenn die Person natürlich von sich aus die ganze Zeit so macht, dann kannst du sagen, jetzt lass es. Aber wenn du tatsächlich eben, wenn du die Person fragst, sagst, machst du das, du machst es nicht und da bewegt sich noch was, dann lass es Gott machen. Warte, bis er fertig ist. Ja. Und dann, wenn er fertig ist, dann check es sofort, wenn es irgendwas zu checken gibt. Das ist auch immer sehr wichtig. Lass die Leute wirklich in diesen Raum des Glaubens selber eintreten, indem sie ihren Glauben aktivieren. In dem Moment, wo sie ihren Glauben aktivieren und etwas tun, was sie vorher nicht tun konnten, gehen sie selber in diesen Raum rein. Vorher war es nur du drin. In dem Moment, wo sie es aktivieren, gehen sie selber da rein. Und das ist total wichtig. Bei all den Dingen, die man sofort testen kann, ist es wichtig, dass du sie einfach auch sofort testest. Okay? Wenn irgendwo du merkst, wow, das geht irgendwie gar nicht durch oder da ist irgendein Hindernis, dann frag einfach den Heiligen Geist, und dass er dir was zeigt. Das, ich meine, Hindernisse für Heilung, klassische Hindernisse für Heilung sind immer im Bereich, haben immer mit Beziehung, Liebe und so weiter zu tun. Das heißt Unvergebenheit in Bezug auf andere Menschen, ungelöste Beziehungskonflikte oder Dinge, wo einfach Sünde da ist, die nicht bereinigt ist. Das dann allgemein, ich meine, wirklich, wie gesagt, ein wesentlicher Teil ist definitiv dieser Bereich Beziehung, aber es können natürlich auch andere Sünden sein, ist klar. Wichtig ist natürlich da, wenn du die Leute auf eine Sünde ansprichst, dann solltest du dir erstens sicher sein, dass es von Gott ist, und zweitens, wenn die Person sagt, nee, ist nicht so, dann solltest du nicht darauf bestehen und sagen, das habe ich aber von Gott gehört, sondern es kann auch mal sein, dass du dich verhörst. Und gerade in diesem Bereich, wenn es um was Negatives geht, ja, oder auch wenn es ein Geist ist, den du siehst, ja, wichtig ist immer, am Ende müssen die Leute im Glauben gehen, dass es erledigt ist. Ja. Also nicht irgendwelche negativen Festlegungen machen für die Leute, ja, du hast noch einen Geist und vielleicht wirst du irgendwann mal davon frei und dann wirst du auch geheilt oder so. Dann laufen die Leute nicht nur rum mit einer Krankheit, sondern dann laufen sie auch noch mit dem Bewusstsein rum, dass sie einen Geist haben, der irgendwie zu stark ist, als dass ihn irgendjemand austreiben kann. Und da gibt es viele Christen, die so rumlaufen. Die hast du dann im Heilungsdienst, die sagen dir, ja, mir wurde vor 5 Jahren gesagt, dass ich einen Geist habe. Und dann sage ich immer, ja, und wurde der ausgetrieben? Ja, nee, der war zu stark oder was auch immer. Ja, das ist ein Quatsch. Ne? Also wenn du den Eindruck hast, dass da ein Geist ist, dann hast du den Eindruck deswegen, damit du diesen Geist austreibst. Ansonsten halt den Mund. Ganz einfach, weil sonst legst du Leute negativ fest. Ja? Das ist ganz wichtig bei allen Arten von prophetischen Eindrücken, wenn es irgendwas Negatives ist. Es kann ja mal sein beim Heilungsdienst, dass du ein Hindernis siehst. Erstens große Sensibilität im Umgang damit. Schau genau, wo die Person steht auch. Na, kann sie das überhaupt verkraften, dass du es ihr sagst? Ja? Also schau genau, ist das Vertrauen da in dem Moment? Ne? Und zweitens, achte darauf, dass am Ende es wieder ins Positive gedreht ist. Das heißt, dass die Person frei ist von dem Geist oder dass die Sünde bereinigt ist, wenn sie tatsächlich da war. Und dass somit klar ist, jetzt gibt es kein Hindernis mehr. Ja? Und so steht am Ende immer der Glauben daran, dass Gott gewirkt hat und dass die Person frei ist. Und das ist eben auch sehr entscheidend, wenn du die Leute am Ende, bevor du die Leute wegschickst, ermutig sie immer nochmal im Glauben, generell, jetzt unabhängig davon, ob du irgendeinen Geist ausgetrieben hast oder sonst irgendwie einfach nur geheilt hast, ermutige sie immer im Glauben, dass sie auf der Heilung stehen bleiben, ja? Dass sie weiter die Heilung bekennen, dass sie sich nicht rauben lassen, dass wenn nochmal Symptome irgendwie auftreten, dass sie wirklich mit dem Fuß aufstampfen und sagen, so in Jesu Namen, da am Sonntag oder am Samstag oder wann auch immer bin ich geheilt worden, so ist es und so bleibt es und ich akzeptiere nichts anderes. Ja. Also am Schluss sollte immer auch diese Glaubensermutigung stehen. Wir müssen da darauf hinwirken, letztendlich auch wenn Leute öfters zum Heilungsdienst kommen, das hast du sicherlich auch schon öfters erlebt, dass Leute wegen der gleichen Sache 2-3 Mal kommen. Das ist nicht grundsätzlich verboten oder so, aber man sollte einfach darauf hinwirken, dass die Leute mehr und mehr ihren eigenen Glauben auch entwickeln. Ja? Das heißt, dass sie selber lernen, sich aufs Wort zu stellen. So wie du selber dich ja auch aufs Wort stellst. Ja? Das ist immer wichtig zum Thema Heilung. Stellst dich auf das Wort. Ja? Was sagt das Wort zum Thema Heilung? Und das gibst du den Leuten auch mit, dass auch sie auf diesem Wort stehen, ja, dass sie im Glauben stehen und dass klar ist, hey, jetzt hast auch du oder eben die Person, die geheilt wurde, hat jetzt auch Verantwortung, darauf zu stehen. Nicht, dass wir jetzt die Person dann beschuldigen, wenn sie dann ihre Heilung wieder verloren hat oder so, dass wir dann sagen, ja, du Üble oder du schlimmer Ungläubiger oder so, das nicht. Aber wir ermutigen die Leute ganz bewusst, im Glauben zu stehen und im Glauben weiterzugehen. Und somit ihren eigenen Glauben auch zu entwickeln durch das Wort. Also sag ihnen ruhig, hey, meditiere über Matthäus 8, 17, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Oder über Jesaja 53, 3-5. Meditiere über diese Realität, mach dir das bewusst, bau deinen eigenen Glauben auf, so dass die Leute nicht abhängig werden von dem Heilungsdienst letztendlich, sondern sie sollen abhängig sein von Gott und von seinem Wort. Und Gott kann uns gebrauchen als Heilungsteam und als Heilungsdiener und das macht er auch und das ist auch gut und die Leute sollen kommen und sich dienen lassen, aber wichtig ist, dass wir sie in diese Mündigkeit führen, selber auf dem Wort zu stehen und ihren Glauben zu entwickeln. Ja, könnt ihr das sehen? Ne? Sehr wichtig. Also deswegen auch manchmal, weißt du, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich 3-mal immer für die gleiche Sache gebetet und die Person kommt immer irgendwie in der gleichen Sache und immer in der, im gleichen Unglauben oder wie auch immer, dann kann es auch manchmal dran sein, der Person einfach wirklich nur das Wort zu geben und zu sagen, so, jetzt stell sie auf das Wort, wir haben neulich schon gebetet, ich glaube, dass die Salbung reingegangen ist und jetzt stell sie auf das Wort und geh es erstmal damit. Das heißt nicht, dass die Person nie wiederkommen darf, um für sich beten zu lassen, aber einfach um Wachstum zu erzeugen, ja, ist es manchmal gut, auch nicht unbedingt immer das Gleiche zu machen, sondern sie auch eben unter Umständen mal einfach nur auf das Wort hinzuweisen und zu sagen, so, da stellst dich drauf, da entwickelst dein Glauben. Okay? Gut. Gut, wenn du Geister ausgetrieben hast aus Leuten, wenn das passiert, ne, ist immer wichtig hinterher, achte selber auf deine geistliche Hygiene bei dir. Das heißt, dass bei dir nichts irgendwie hängen bleibt oder der Teufel nicht plötzlich, du merkst plötzlich, oh, jetzt kommen irgendwie ganz komischen Gedanken oder so. Dann guck hinterher, dass du das alles schnell wieder rausschmeißt. Also vielleicht manchmal hilft es am Anfang, dass du bewusst sagst, so, alle Geister, die jetzt irgendwie ausgefahren sind durch meinen Dienst, die sage ich jetzt hier so raus aus meiner Wohnung, raus aus meinem Haus, raus aus mir, aus meinem Leben, nichts damit zu tun. Weg damit. Nicht zulassen, dass der Teufel dir irgendwelche starken Gedanken gibt, die nicht unbedingt immer die genau diese Geister sind, die du ausgetrieben hast. Aber zum Beispiel mir ging es am Anfang vom Heilungsdienst, so die ersten 2-3 Mal, wo ich Heilungsgottesdienst gemacht habe, vor über 10 Jahren, dann Sonntagnachmittag, dann waren immer diese plötzlich kam irgendwas, irgendein Symptom in meinem Körper und irgendwas hat mir gesagt, jetzt hast du die Krankheit. Und am nächsten Sonntag hatte ich wieder eine andere Krankheit. Und es ging 2-3 Mal so, bis ich einfach entschieden widerstanden habe. Ich habe jedes Mal schon gleich, ich wusste schon, wo es herkommt, ich habe dem jedes Mal gleich widerstanden und habe gesagt, nein, das habe ich nicht, das ist ja Lüge, Teufel, behalt's. Ja. Und jedes Mal drauf gestellt, dann hat er es 2-3 Mal probiert und dann seither hat er es nie wieder probiert. Also das Ding habe ich seither nicht mehr. Ja, weil irgendwann mal, wenn der Teufel merkt, dass du drauf stehen bleibst auf der Wahrheit, dann kommt er auch nicht mehr mit den gleichen Sachen, weil dazu ist er zu faul. Halleluja. Gut. Okay. Bei der Befreiung vielleicht noch kurz ein Wort auch noch zur Befreiung. Auch bei der Befreiung ist es total von Bedeutung, die Autorität und Entschiedenheit. Genauso wie bei der Heilung auch. Die Autorität und Entschiedenheit, mit der du betest. Nicht die Länge deiner Gebete, nicht die vielen Worte, die du machst. Ich sage immer so, für jeden Geist, den du austreibst, ja, solltest du maximal 2 Minuten brauchen. Wenn eine Person 10 Geister hat, dann darf sie 20 Minuten brauchen, aber fang nicht irgendwann mal an, dir Geister auszudenken. Aber, aber weißt du, die Sache ist ganz einfach, du gibst den Befehl und du bist entschieden, dass es gehen muss und dann lässt du den Geist durch irgendeine Öffnung des Körpers entweichen. Das heißt, was ich meistens mache, ist, ich sage den Leuten, sie sollen ausatmen, dass der Geist rausgeht. Oder was ich auch oft mache, fast genauso oft eigentlich wie ausatmen ist, ich sage den Leuten, schau mich an und ich schaue in ihre Augen und dann sehe ich, wie sich der Geist beginnt zu manifestieren. Und dann, indem ich auf ihre Augen schaue, befehle ich dem Geist zu verschwinden und sehe den Geist verschwinden. Ja? Also in den Augen. Ja? Das heißt nicht, ich sehe jetzt nicht ein Bild von irgendeinem Dämon oder so, sondern ich sehe halt einfach, dann beginnt sich was zu manifestieren und dann weg. Und dann, das heißt, der Geist verlässt die Person, oft gehen ja die Leute so nach hinten oder irgendwie, was sie machen, irgendwie sowas. Das heißt, der Geist geht durch die Augen raus. Ne? Jede Öffnung des Körpers ist im Prinzip dafür geeignet, den Geist rauszulassen, weil ein Geist ist ja wie Atem, ist ja wie Wind. Ne? Das heißt, der Mund ist natürlich das Offensichtliche, weil durch den Mund atmet man, aber genauso kann er durch die Augen rausgehen, genauso kann er durch die Ohren rausgehen, theoretisch. Auch durch die Fingerspitzen kann ein Geist rausgehen. Das ist dann wie so elektrische, aber nicht gute, schlechte elektrische Energie. Ja. Also manchmal ist auch so der Geist, dass sich der Geist, wenn du die Hand auflegst bei jemandem, dass der Geist sich durch den Kopf oben rausgeht und dann hast du die Hand drauf und dann ist es wie wenn du nochmal kurz so einen Schlag kriegst. Ja. Und dann, bumm, ist er weg. Ja. Weil bei dir kann er nicht bleiben, weil du hast ja Jesus in dir und das Blut Jesu hat den Preis bezahlt. Also bei dir kann er nicht bleiben, wenn er deine Fingerspitzen berührt hat, in dem Moment muss er gehen. Manchmal schüttel ihn dann, ist er weg. Bewusst, ja. Also das ist ganz wichtig bei dem Thema Geister, ist, du bist dir klar, dass es gehen muss. Also auch da, dem Teufel anzuplappern mit langen Gebeten, das bringt nichts. Ja. Da lacht sich der irgendwann mal, sondern das Entscheidende ist, irgendwann musst du sagen, so, jetzt ist Schluss, Teufel. Jetzt musst du gehen. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen Jesus in mir. Ja. So, gut. Okay. Das mal dazu. Zum Thema jetzt Heilungsdienst selber. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Azubis, ganz kurz rein vom Äußeren her, und dann könnt ihr gleich auch noch Fragen stellen. Azubis, nochmal ein Hinweis für alle, die Azubis sind. Azubi ist jemand, der mit jemand, der schon ein fest eingesetzter Heilungsdiener ist, mitgeht, mit sich eins macht, das heißt auch mit die Hand auflegt, im Geist mitbetet und so weiter, aber sich nicht ungefragt einmischt. Ganz wichtig. Ja? Also das Gebet mit dem Azubi ist kein Teamgebet. Es ist ein bisschen anders, wenn du jetzt hier im Team in den Heilungsräumen betest als Team, zwei eingesetzte Heilungsdiener beten als Team, dann ist was anderes, dann ist es Teamwork. Aber für den Azubi ist wichtig, dass er erstmal einfach nur dabei ist. Wenn der Heilungsdiener sagt, hast du noch einen Eindruck, kannst du natürlich einen Eindruck sagen. Und wenn du denkst, du hast einen ganz, ganz wichtigen Eindruck, kannst auch fragen, ob du einen Eindruck weitergeben darfst. Ja? Dann kann der Heilungsdiener sagen, ja, okay, aber keine ungefragten Interventionen durch Azubis. Ja? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr selber Heilungsdiener seid und ihr habt einen Azubi mal dabei und der weiß es noch nicht oder hat es vergessen oder wie auch immer, weist sie ruhig darauf hin. Nicht jetzt vor den Leuten unbedingt, aber danach sagt einfach, hey, du bist Azubi und es ist wichtig, dass du einfach nur dabei bist. Ja? Weil sonst seid ihr gestört unter Umständen. Ne? Und das, also der Heilungsdiener. Und auch für die Azubis ist wichtig, deswegen sind sie Azubis, um erstmal überhaupt den Fluss kennenzulernen von einem anderen Heilungsdiener. Weil man lernt einfach viel stärker dadurch, dass man einfach mitunter was drunter geht. Dadurch lernt man viel stärker, als wenn man gleich sofort alles selber machen will. Ja, natürlich lernt man auch dann nachher durch Doing, ja, Learning by Doing, ist klar. Aber dann wirst du ja eingesetzt und dann lernst du weiter. Ja. Aber zunächst mal ist einfach Azubi ist einfach sozusagen mit dabei, im Geist aktiv, aber nicht äußerlich aktiv. Ja. Einfach nur, um das nochmal klarzustellen. Okay, gut. Habt ihr noch eine Frage zum Heilungsdienst? Ja? Ja? Ja? Also ich kenne das auch aus anderen Bereichen, dass man sich immer waschen muss, aber ich habe das irgendwie so wirklich eingebildet oder? Also gut, zum einen wasche ich mir immer hinterher die Hände, weil ich ja vielen Leuten die Hände aufgelegt habe. Also aus hygienischen Gründen natürlich. Vielleicht ist es für dich momentan ein Ritual, das dir deutlich macht, okay, alles, was irgendwie vielleicht an mir dran haften will, noch geistlich, das wasche ich jetzt ab sozusagen, kannst du machen, aber das musst du nicht machen, das ist kein Gesetz. Ne? Ja gut, dann tu es weg. Aber dann würde ich es aber wirklich damit verbinden, weil das Ritual an sich bewirkt es ja nicht, sondern verbinde es einfach damit, dass ich sage, so in Jesu Namen, alles, was sich an mich dranhängen will, muss jetzt gehen. Ja? Wie auch immer du das machst. Du kannst die Hände waschen, machst so oder wie auch immer. Ja, egal. Ja. Noch eine Frage? Ja, Martin? Ha? Jetzt heute? Also jetzt mit Einteilung, da schauen wir gleich. Machen wir gleich. Vielleicht noch mal ganz kurz auch ein Wort noch zu den Heilungsräumen hier. Zur Erklärung, wie es bei den Heilungsräumen hier läuft. Bei den Heilungsräumen hier der einzige Unterschied zum normalen Heilungsdienst, den wir sonntags nach dem Gottesdienst haben, in den Heilungsräumen, ist ja der, dass wir in den Heilungsräumen den Schwerpunkt auf Einweichen legen. Das heißt, wir weichen die Leute bewusst in der Herrlichkeit Gottes ein. Im Schnitt, wir müssen nachher gucken, wie viele Teams wir haben, aber im Schnitt würde ich sagen, hast du pro Person in den Heilungsräumen 10 Minuten Zeit etwa. Das heißt, oder 8 Minuten, je nachdem. Also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, du kannst dir da schon etwas Zeit lassen, was allerdings nicht heißt, dass es in Seelsorgegespräch geht. Also Seelsorgegespräche blocken wir ab, das steht auch in der Anmeldung schon von Anfang an drin, dass wir keine Seelsorgegespräche anbieten in den Heilungsräumen, weil das sprengt den Rahmen, das können wir nicht. In 10 Minuten kannst du kein Seelsorgegespräch führen. Das heißt, in den Heilungsräumen ist ja so, die Leute bringen einen Zettel mit, auf dem bereits draufsteht, wofür gebetet werden soll. Die füllen ja den Zettel aus mit den Krankheiten. Das heißt, das Erste, was du tust, ist, du nimmst den Zettel, schaust dir an, welche Krankheiten draufstehen, oder ihr beide, die ihr betet, schaut euch das an und dann sagt einfach erstmal, so, jetzt weichen wir dich einfach ein in dieser Herrlichkeitsatmosphäre. Ja, weil der Schwerpunkt liegt auf Soaking. Die Leute sollen ja auch, bevor sie zu dir kommen, bereits die Herrlichkeit eingesaugt haben. Hier im ersten Heilungsraum, dann drüben im zweiten Heilungsraum durch die Musik, die im Hintergrund läuft. Und es kommt ja auch nicht jeder sofort dran, wenn er in den Heilungsraum kommt, sondern manche müssen ja 20 Minuten vielleicht auch warten, bis für sie jemand betet. Das heißt aber nicht, da ermutige ich es auch immer im ersten Heilungsraum dazu, dass sie nicht passiv dann irgendwie nur ständig gucken, oh, wann komme ich dran, dass jemand für mich betet, sondern sie sollen wirklich diesen zweiten Heilungsraum, wo auch für sie gebetet wird, sollen sie bewusst nutzen als eine Zeit, wo sie zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes, wo sie wirklich die Herrlichkeit aufnehmen, wo sie vielleicht mal hinlegen oder auf einen Stuhl legen oder einfach nur da sitzen oder Abendmahl nehmen oder was auch immer, einfach wirklich, wirklich Gott aufnehmen. Ja, Abendmahlstische gibt es ja auch. Das heißt, der Schwerpunkt liegt wirklich auf diesem Einweichen. So kannst du dir einfach noch sozusagen ein Stück weit zusätzlich ein bisschen Zeit nehmen, sie einzuweichen in der Herrlichkeit Gottes und dann natürlich auch gezielt die Dinge beten, die auf dem Zettel stehen, genauso wie ich es gerade eben gesagt habe, mit Entschiedenheit, mit Klarheit und so weiter, Wunderwirkung, Heilung, Salbung etc. Alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Auch wichtig in den Heilungsräumen ist, dass wenn es was zu testen gibt, lasse sie auch sofort testen, das ist immer wichtig. Führ sie in diese Glaubensaktivierung hinein. Okay? Das ist ganz wichtig. Und dann auch, Astrid, wer ist Berichtsdienst im Raum? Dreher, ja. Also wenn du etwas hast bei irgendjemand, wo sofort etwas sichtbar wird im zweiten Heilungsraum, dann sagt der Dreher Bescheid, dass sie das gleich notiert, weil das ist ganz wichtig, weil das ermutigt auch wieder die anderen Heilungsräume. Wir machen das hier in den Heilungsräumen immer so, dass wenn zum Beispiel im zweiten Heilungsraum ein Wunder passiert oder im ersten Heilungsraum ein Wunder passiert, dass wir die anderen Heilungsräume mit informieren, was passiert ist, sodass man das weitergeben kann. Also ich gebe zum Beispiel dann meistens schon im zweiten Heilungsraum, den ich hier mache, also den ersten, was ja der erste Heilungsraum ist, ja, aber mein zweiter, erster, ja, da sind dann bereits die ersten Dinge drüben auch passiert, dann gebe ich hier schon wieder weiter, was ich von der Dreher mitbekommen habe, was drüben passiert ist. Ja. Also ganz wichtig, denk da mit dran, weil oft, ich weiß, wie es ist als Heilungsdiener, du denkst da oft nicht dran, du freust dich, wow, super, Halleluja, ist geheilt, und dann denkst nicht dran, wow, zum Berichtsdienst zu schicken. Ja. Aber denk da dran, ja. Schick die Person oder geh selber zur Dreher und sag ihr, was passiert ist, ja, vorher, nachher. Nicht jedes Gebet, das du gebetet hast, sondern wirklich die Dinge, wo sofort sichtbar geworden sind. Weil dann können wir wieder andere ermutigen. Und auch morgen im Gottesdienst kann ich dann erzählen, was heute passiert ist. Das heißt, es ermutigt dann wieder die Leute. Und das bringt es auch in Gang, auch den Glauben. Weil wir müssen ja so sehen, hier kommen viele Leute her in die Heilungsräume, die waren noch nie in einer Veranstaltung von Glory Life. Die waren noch nie in einem Wundergottesdienst. Ja. Jedes Mal, ich meine, das letzte Mal, glaube ich, haben sich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich überhaupt bekehrt haben sogar noch in den Heilungsräumen. Also bei mir im ersten Heilungsraum. Ja, genau, bei euch drüben auch. Und hier im ersten Heilungsraum habe ich, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Leute zu Jesus geführt erst nochmal. Das heißt, sie sind wirklich total, viele sind total unbeleckt sozusagen von den Dingen. Ne? Und da ist einfach auch wichtig, dass sie hören, aha, da passieren tatsächlich Sachen. Ne? Das ermutigt sie. Ne? Dass sie wirklich auch glauben, dass das bei ihnen möglich ist. Ne? Genau. Also ansonsten ist im Prinzip hier in dem Heilungsraum alles gleich wie beim Sonntagsgebet. Eine Sache ist nur wichtig, ein wichtiger Hinweis, jeder Heilungsraum dauert ja im Schnitt etwa 30 Minuten. Das heißt, wenn die Leute 30 Minuten da waren, im Heilungsraum 2, dann sagt die Astrid ja Bescheid, dass die Zeit jetzt abgelaufen ist, weil dann die Leute in den dritten Raum gehen sollen. Und dann solltest du auch tatsächlich mit dem Gebet so schnell wie möglich zu Ende kommen, weil sonst kommen wir mit dem Ablauf durcheinander. Wenn die Heilungsdiener dann noch 5 Minuten weiter beten oder 7 Minuten, dann ist in dem nächsten Heilungsraum das schon losgegangen, dann müssen die dann reinplatzen und so weiter. Und das ist einfach nicht gut. Ne? Also schaut dann, dass ihr wirklich zum Ende kommt, wenn die Zeit zu Ende ist. Okay. Noch irgendeine Frage? Astrid. Ja, ausfüllen. Genau. Okay. Richtig, genau. Stimmt, auf dem Formular gibt es auf dem Formular, das sie euch geben. Also ihr solltet immer die Leute, die zu euch kommen, bitten, dass sie euch das Formular geben als erstes, weil erstens seht ihr da drauf, was sie aufgeschrieben haben, welche Krankheiten. Und zweitens wird in dem Formular auch eingetragen, was passiert ist. Ja? Also vorher, nachher, wenn Dinge sich verändert haben, Wunder passiert ist, Heilung passiert ist. Und es wird auch abgefragt, das ist ein Punkt, ob Kontaktaufnahme hinterher erwünscht ist. Wir wollen einfach den Leuten auch hinterher nachgehen und fragen, wie geht's? Sie auch später nochmal ermutigen, wenn sie ihre Heilung empfangen haben, dass sie sie behalten. Oder wenn es noch irgendwelche Dinge gibt, dass man auch am Telefon dann nochmal für sie beten. Wir wollen einfach sozusagen Nacharbeit machen. Ja. Das war in der Vergangenheit, ist es unter den Tisch gefallen, fast völlig unter den Tisch gefallen. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, von den 70 Leuten oder was, die in Heilungsräumen waren, hat man, glaube ich, 5 oder 6, die das eingetragen hat, oder 2 nur, die eingetragen hatten, Kontaktaufnahme ist erwünscht. Also denkt daran, ja, dass ihr danach fragt, ja, dass ihr das ankreuzt, ja, entsprechend. Wenn sie es nicht wollen, kreuzt natürlich an, nein, ist klar. Aber die meisten wollen es normalerweise. Ja. Und dann ist es wichtig, dass du es auch machst. Ja. Ja. Genau. Natürlich, das Formular ist ausgefüllt, aber nicht das, ach so, mit der Kontaktaufnahme hinten. Kann sein, aber die wenigsten machen das. Die wenigsten machen das. Haben wir gesehen, das letzte Mal. Okay. Ja, genau. Weil die Sache ist ja auch die, vielleicht wollen sie sich ja erst hinterher entscheiden, auch wenn sie im Heilungsgebet waren, ja, dass sie dann erst sagen, weil dann wissen sie auch, was das konkrete Wunder ist. Es kann ja auch sein, bei einer bestimmten Sache, bei einer bestimmten Heilung wollen sie vielleicht nicht, dass man es publik macht, warum auch immer. Und bei anderen Sachen sagen sie, ja, nee, gerne. Ja. Deswegen also achtet da auch mit drauf, weil, wie gesagt, sonst glaube ich, wird es bei den meisten unter den Tisch fallen. Ihr nehmt den Zettel. Ja, ja, ihr nehmt den Zettel. Ihr nehmt den Zettel und gebt den der Astrid ab. Genau. Die Heilungsdiener geben den Zettel an Astrid, weil die muss ja dann wieder sammeln und muss auch gucken, mit wem man weiter Kontakt aufnimmt und so weiter. Ne? Genau. Bisher haben die Leute den selber behalten. Ja, und haben dann nachher selber abgegeben. Ja, aber das, nee. Nee, ihr nehmt den ja in Empfang im Prinzip. Gleich am Anfang. Ihr bittet um den Zettel, schaut, was die Krankheiten sind, und dann behaltet ihr den Zettel. Ihr gebt den gar nicht mehr zurück. Ja? Nee, einmal. Für jeden wird einmal gebetet. Ja, ja. Es geht gar nicht anders, dann schaffen wir es ja gar nicht. Wir sind ja in jedem Raum. Diesmal haben wir in jedem Raum 23 Leute. Das heißt, wir sind zur absoluten Maximalkapazität. Mehr Platz haben wir überhaupt nicht hier in den Räumen. Da drüben ist ganz, ganz voll im dritten Raum bei der Irina. Wir haben 23 Leute pro Raum. Das heißt, in einer halben Stunde muss für 23 Leute gebetet werden. Das heißt, es wäre jetzt der letzte Punkt, wo wir schauen müssen von den Teams her. Ich habe gerade gezählt, ich glaube, das sind 18 Leute jetzt. Hier, ja, stimmt, du nicht, genau, das können wir weg. Ja, stimmt, und du lehrst hier. Wobei wir da noch gucken müssen, auch bei Irme, ob er nicht zwischendurch trotzdem auch mal drüben. Ja, das ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Weil wir brauchen halt, wenn wir 23 Leute haben, brauchen wir insgesamt 8 Teams eigentlich möglich. Das heißt, wir brauchen 8 mal 2 Leute. Jetzt sind wir, wie viel haben wir gesagt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jetzt sind wir 17 und du nur halb. Das heißt, wir sind gerade 16 eigentlich dann. Du bist nur halb. Genau, vielleicht muss jemand auch noch alleine beten. Ja? Müssen wir schauen. Martin und Johanna, habt ihr schon mal in Heilungsräumen mitgebetet? Ah ja, okay, genau. Ja gut, dann könnt ihr auch ein Zweierteam jetzt machen. Ne? Ja, könnt ihr auch, also wenn das für euch okay ist, ne? Könnt ihr gerne machen. Ne? Dann wisst ihr ja schon, war das letzte Mal Azubis, oder? Ja, also gut, dann wisst ihr ja schon ein bisschen, wie es vom Ablauf ist. Dann könnt ihr auch zusammenbeten. Ne? Okay. Gut, Irme, ihr hattet immer zusammengebetet, oder? Nee? Ah nee, habt ihr anders. Okay, anders aufgeteilt. Okay, also wer schon jetzt Azubi noch? Wer ist Azubi? Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, also ihr solltet auf jeden Fall bei jemandem mitgehen. Und wer ist alles fest? Heilungsdiener, der voll zur Verfügung steht. Fangen wir mal damit an. Der also jetzt nicht hier noch in einem Raum lehrt oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, dann hätten wir schon mal auf jeden Fall 8. Dann nehmen wir davon 8. Und jetzt nochmal die Azubis. 1, 2. Nochmal, meldet euch nochmal alle Azubis. Waren gerade mehr? 1, 2, 3, 4. Das heißt, es sind dann 12. Das heißt, ja, und was ist mit den anderen? Das sind 12. Warum hast du die nicht gemeldet? Also, dann müssen wir es nochmal machen, weil irgendwas stimmt nicht. Also, nochmal. Also, wer ist fest Heilungsdiener? Meldet euch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sind es 10, gerade eben waren es 9. Nee, 8 waren es gerade eben, jetzt sind es 10 geworden. Okay, gut. Gut, also wir zählen noch ein bisschen weiter, dann werden es immer mehr. Übernatürliche Vermehrung, super. Also 10. So, und wer ist Azubi nochmal? 1, 2, 3, 4. Also sind es 14. Okay, das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall noch 2, die mit integriert sind. Astrid, du kannst ja in jedem Fall mindestens in einem Raum mitbeten, ne? Ja, stimmt. Da kannst du mitbeten. Ja. Okay, aber du könntest mit jemand anders mitbeten. Ja, okay, gut. Und Irme oder Andreas, in einem Raum könntet ihr jeweils ja auch dabei sein, oder? Du könntest im letzten, dann würdest du den zweiten Raum hier lernen. Ach, den letzten Raum hier lernen. Aber dann. Ach so, stimmt. Dann wäre hier der letzte. Ja, okay. Das kann man machen. Hier im ersten Raum lehrt die erste Runde, dann lehrt die Irme eine Runde und dann lehrt der Andreas eine Runde und im dritten Raum lehrt die Astrid die letzte Runde. Und sonst Irina. Ja. Genau. So schaut es aus. Ja. Genau. Okay. Also, dann jetzt machen wir es einfach so, vielleicht am allereinfachsten. Bilden sich einfach mal Zweierteams, die eh schon wissen, stellt euch einfach mal zusammen, wer weiß, dass er zusammengeht, geht einfach mal darüber auf die Seite. Das müssen wir sehen. Ne? Dann sehen wir es. Ne? Also Martin und Johanna ist ein Team. So, ihr beide seid ein Team. Ihr beide seid ein Team, macht drei Teams. So, ihr seid auch ein Team, sind vier Teams. Elmar und Wolfgang sind ein Team, macht fünf Teams. Ihr beide seid ein Team, sind sechs Teams. Geht mal darüber, dann haben wir das. So. Genau, alle fertigen Teams gehen einfach mal darüber. Wolfgang geht ja auch mal darüber. So, und jetzt wäre die Frage, okay, du bist Azubi, dann wäre es eigentlich sinnvoll, wenn du mit der Marion mitgehst. Ne? Gell? Dann machen wir das so, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann haben wir 7 Teams. So, und wenn jetzt praktisch, ja gut, ja, aber dann müsstet ihr beispielsweise ums 8 Teams, gut, vielleicht reichen auch 7 Teams, dann müssen wir aber teilweise für 4 Leute beten. Eben, weil du könntest ja auch alleine beten, Irme könnte auch alleine beten, Andreas könnte auch alleine beten. Allerdings ist es dann, gut, du kannst in allen drei Räumen beten. Dann haben wir schon 8 Teams. Und ihr könnt noch unterstützen, praktisch in einem Raum. Ja, super, dann passt es ja. Also, gut, super. Okay, 4 Uhr, starten wir. Halleluja. Wartet, setzen wir noch die Kraft frei, so viel Zeit muss sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Heilungssalbung. Danke, Jesus, für deine Wunderwirkungssalbung, Vater. Im Namen Jesus setzen wir deine Gaben, setzen wir deine Wirksamkeiten frei, die jetzt durch jeden einzelnen Heilungssinne hier fließen. Danke, Herr, dass heute Nachmittag hier Menschen berührt werden, Menschen verwandelt werden und Menschen verändert werden, Herr. Danke dafür, Jesus, Herr, dass wir durch deine Wunden geheilt sind, Herr. Das ist die Basis deines Wortes. Und auf dieser Basis gehen wir, Herr, und auf dieser Basis stehen wir. Und wir danken dir, Herr, dafür, dass du jeder Not begegnest, Herr, dass du jede Krankheit heilst, dass du jeden Dämon austreibst und jede Person befreist, Herr, in Jesu Namen, Vater. Und in deinem Namen, Herr, setze ich jetzt deine Kraft und deine Wirksamkeit frei über jedem einzelnen Heilungsdiener hier im Raum, in Jesu Namen. Schicki. Danke, Jesus. Power der Wunderwirkung. Power der Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oi. Halleluja. So gut. Halleluja. Oi. Wow, das wird stark. Schicki. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir treffen uns dann ganz am Ende nochmal bei mir im Büro. Da machen wir nochmal eine kurze Feedback-Runde, was alles passiert ist. Einfach nur ein paar Zeugnisse, wenn die Heilungsräume zu Ende sind. Treffen wir uns einfach nochmal hinten im Büro. Ganz am Ende, ja, genau. Ich weiß nicht, Astrid, mit der Sammlung, wo die Leute was geben können, wo steht das dann immer? Das ist im Raum 3, okay, genau. Irina, das weißt du. Du sagst den Leuten, dass sie bei dir können wir spenden im Raum. Genau, ja, okay. Gut. Und Geschenke für neue, Astrid, haben wir das auch, dass sie hier den Leuten... Nee, die gehören hierher. Geschenke für neue? Nee. Also Geschenke für neue sind eigentlich... Ja gut, man kann es natürlich auch im dritten Raum machen. Aber ja, habt ihr das für jeden oder für jeden, der zum ersten Mal da ist? Okay, ah, das machst du dann. Wer zum ersten da? Also gut, das können wir auch so machen, ist auch okay. Ja. Passt auch. Gut, machen wir es so. Gut. Okay, also seid gesegnet, ihr seid es. Bis nachher und dann sehen wir uns drüben im Büro.